warm. Der Klopsi, den ich meine, der hat zwei Bein und Arm und eine Plauze groß. Doch größer als die Plauze ist die Liebe zu dir bloß. Ist das nicht ein wunderschönes Impro-Weihnachtslied, das ich mir gerade, während ich es gesungen habe, ausgedacht habe? Ich finde schon. Heute bekommst du nur einen relativ ziemlich kurzen Klopsikasten, auch ohne weiteres Lied, weil ich eigentlich gar keine Zeit für alles habe. Ich muss hier alles regeln und für morgen, denn ich fahre dich ja besuchen. Und deswegen muss ich auch noch packen und jetzt muss ich noch ganz viel organisieren und die Geschenke wollen ja auch alle fertig werden und es ist doch alles ein Elend. Dieses Ganze. Wieso kann nicht alles sich von alleine erledigen? Kannst du mir das gerade mal sagen? Vermutlich kannst du es nicht. Ja, morgen um 17 Uhr setze ich mich in den Zug und fahre zu dir. Davor steht mir noch ein nerviger Arbeitstag bevor, aber nun, das ist dann eben so. Aber das macht nichts, weil ich doch dann dich hab. Und das ist das Beste auf der ganzen Welt. Oh, ich freue mich so, ich kann gar nicht sagen, wie ich mich freue. Ich bin auch ein bisschen nervös. Ja. Gebe ich jetzt rundheraus zu. Wie, du machst jetzt in Gedanken irgendwelche Witze über rund. Das wäre nicht gut. Nein, das wäre nicht gut. Ja, jetzt muss ich noch diese ganzen Sachen packen. Und du hast mir auch noch kein Hintergrunddingsi für die traurigen Weihnachtslieder geschickt. Das sollten wir eigentlich auch noch machen. Ja, das hier, wir haben Großes vor. Oh, ich freue mich, dass ich das ganze Wochenende mit dir habe. Das wäre sonst so scheiße gewesen. Und jetzt ist es so gut. Morgen sehen wir uns schon. In sehr genau 24 Stunden zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sehen wir uns. Ich heiße das gut. Und jetzt muss ich diesen Mini-Klopsikast auch schon beenden, weil ich dich jetzt anrufen muss. Und dann sprechen wir da gleich weiter. Aber für das Zukunfts-Ich von dir, dass das jetzt hört, sage ich dir, falls du es richtig anhörst, schlaf gut, gute Nacht, mein Schatz. Und falls du es falsch und schändlicherweise falsch anhörst, sage ich dir trotzdem guten Morgen. Ich liebe dich so arg, mein Schatz.